von euch unglücklichen Freaks, weil ich weiß, du hast so viel Glück nicht verdient. Guck, ich hab oft genug gewonnen, ich müsste nicht mehr spielen. Diesen Shit schon zu oft mitgemacht, ich müsste nicht mehr fliehen. Ich bin schon wieder high genug, ich müsste nicht mehr ziehen. Sollte nochmal neu anfangen, doch wüsste nicht mal wieder. Darum trinke ich mich weiter los von der Mittelmäßigkeit. Auf dem Weg zu den Sternen mit ein bisschen wenig Zeit. Auf dem Weg, der ein Ziel sein soll, wie auch immer, scheißegal. Es gibt kein Gold, kein Gewinner. Es gibt Menschen, die dich am Leben halten, Menschen, die dagegen halten. Pass auf, dass du keiner von denen wirst, die nur reden halten. Denn das Leben ist, was du draus machst. Alles, was du willst, kannst du mit bisschen Mut auch packen. Auch wenn du denkst, was soll aus dem Spiel werden, ohne Scheißglück. Jeder Tag bringt dich deinem Ziel näher ein Stück. Sieh, das Leben ist ein Spiel und du weißt nicht, wozu noch weiter spielen ohne Scheißglück. Denk an alle, die dich lieben, nein, du weißt nicht. Du weißt nicht mal von deinem Scheißglück. Sieh, das Leben ist ein Spiel und du weißt nicht, wozu noch weiter spielen ohne Scheißglück. Denk an alle, die dich lieben, nein, du weißt nicht. Du weißt nicht mal von deinem Scheißglück. Lass die Würfel rollen, alles wird zu Ende gehen. Doch wer will schon in Rente gehen, nach 70 Jahren Studentenleben? Scheiß auf Hände heben, ich will nach den Sternen greifen. Auch wenn ich Grenzen sehe und an mir selber verzweifle. Wer weiß es, shit, ich lass mich einfach von meinem Herz leiten. Das Leben ist nur, was du draus machst, es ist wie Bergsteigen. Doch die Kehrseite ist, du kannst es nicht auf andere schieben. Wenn du scheiterst, scheiß auf Ordnung, in meinem Kopf herrscht Anarchie. Das heißt, bleib, wie du bist, hab einen Traum. Lass dich leiten und vergiss jede Mauer, jeden Zaun. Dieser Sound ist ein Licht für mich und der Rest ist Nacht. Die Fantasie ist hinter Gittern, so als wär mein Kopf im Knast. Das ist das Spiel des Lebens, vergiss mal diese Regeln. Shit, ich lass mir niemals nehmen, was ich hab von diesem Elend. Und ihr könnt viel erzählen, Glück wird immer gehen und kommen. Doch wenn du dran arbeitest, findest du deinen Weg zur Sonne. Yeah. Sieh, das Leben ist ein Spiel und du weißt nicht, wozu noch weiter spielen ohne Scheißglück. Denk an alle, die dich lieben, nein, du weißt nicht. Du weißt nicht mal von deinem Scheißglück. Sieh, das Leben ist ein Spiel und du weißt nicht, wozu noch weiter spielen ohne Scheißglück. Denk an alle, die dich lieben, nein, du weißt nicht. Du weißt nicht mal von deinem Scheißglück. Mach die Augen zu, schau, was dir der Beat suggeriert. Ich sag dir nicht, glaub mir oder nicht, Weed oder Bier. Du kannst dein Leben lang über dein Leben philosophieren und wichtige Entscheidungen einfach aufschieben, bis du stirbst. Doch morgen bist du vielleicht weg, das interessiert sie ein Dreck. Wann willst du anfangen, etwas zurückzugeben? Vielleicht jetzt, vielleicht nie. Doch glaub mir, das Leben ist wie ein Spiel. Doch du kannst es nicht wie andere genießen, denn du siehst kein Ziel, das du verfolgen kannst. Wer hat vor den Wolken Angst? Ich brauch Benzin zum Laufen, doch hab leider nichts als Holz im Tank. Ich will einen goldenen Strand, doch find nur schwarzen Teer. Sag mir, wer sieht die Sterne, wenn das Konto gerade leer ist? Sag mir, wer sieht die Sonne, wenn der Regen gerade nervt? Sie sagen, Glück, sie meine Scheiße, Mann, das Leben ist nicht fair. Sag mir, wer hier versteht, dass die Hölle hat für jeden Platz, weil du dir selbst Probleme schaffst, wenn du keine Probleme hast. Sieh, das Leben ist ein Spiel und du weißt nicht, wozu noch weiter spielen ohne Scheißglück. Denk an alle, die dich lieben, nein, du weißt nicht. Du weißt nicht mal von deinem Scheißglück. Sieh, das Leben ist ein Spiel und du weißt nicht, wozu noch weiter spielen ohne Scheißglück. Denk an alle, die dich lieben, nein, du weißt nicht. Du weißt nicht mal von deinem Scheißglück.